Wenn Leute herausbekommen wollen, was es heißt, ein guter Therapeut zu sein, so kann ihnen dabei unter anderem die Fähigkeit helfen, zu sehen und zu hören, was sie tun, und dann zu bemerken, wie absurd das meiste ist, was in der Therapie stattfindet. Das bedeutet nicht, dass es nicht funktioniert. Aber es ist doch zurzeit definitiv das größte Theater des Absurden. Und wenn ich absurd sage, dann möchte ich, dass ihr die Begriffe Absurdität und Nützlichkeit auseinanderhaltet. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Auf dem Hintergrund der besonderen kulturellen und ökonomischen Situation in den Vereinigten Staaten ist die Therapie nun einmal eine Aktivität, von der ich meine, dass sie ganz nützlich ist. Um die andere Hälfte deiner Frage zu beantworten: In der Regel erfinden wir für unsere Klienten keine persönlichen Geschichten mehr. Wir haben 3 Stunden damit verbracht und wir haben es 15 Minuten pro Woche gemacht. Über einen Zeitraum von 6 Wochen. Einmal trainierten wir jemanden, die Zeit zu verzerren, und machten es dann in 5 Minuten. Eine andere Person programmierten wir so, dass sie es jede Nacht selbst machte, wenn sie träumte. Wir haben ihr buchstäblich in einer somnambulistischen Trance einen Traumgenerator installiert, der die erforderliche persönliche Geschichte erzeugte, und ihr aufgetragen, sich am nächsten Tag im Wachzustand daran zu erinnern, genau wie an allen folgenden Tagen. Soweit ich weiß, verfügt sie immer noch über die Fähigkeit, sich täglich eine neue persönliche Geschichte zu erzeugen für alles, was sie will. Wenn wir mit Einzelklienten Therapie machen, so kann eine Sitzung von 30 Sekunden bis zu 8 Stunden dauern. Wir sind in einer anderen Situation als ihr. Wir sind Modellbauer. Unser Job ist es, all die Muster zu testen, die wir haben, damit wir euch, wenn wir einen Workshop machen, solche Muster anbieten können, deren Effektivität wir schon überprüft haben, von denen wir also wissen, dass sie für all die Probleme geeignet sind, mit denen ihr, wie wir annehmen, fertig werden müsst. Wir bildeten eine Gruppe von Leuten aus, die an einer psychotherapeutischen Klinik arbeiten. Der Direktor engagierte uns für sehr viele Trainings, und in der Klinik arbeiten sie jetzt mit diesem Verfahren. Der Träger der Klinik ist der Staat. Sie bestreiten also ihren Lebensunterhalt nicht mit dem Geld der Klienten. Zurzeit kommen sie auf durchschnittlich 6 Sitzungen pro Klient. So gut wie keiner von ihnen kommt zurück. Ihre Arbeit dauert an. Das Interessante dabei ist, dass der Typ, der die Klinik leitet, auch eine private Praxis unterhält, in der er dazu neigt, seine Klienten 12 oder 15 Mal zu sehen, anstatt 6 Mal. Ihm ist bis heute noch nicht in den Sinn gekommen, was der Grund dafür sein könnte. Die gleichen Muster, die man benutzen kann, um jemanden schnell und unbewusst zu verändern, können auch benutzt werden, um jemanden an die Leine zu nehmen und als Patienten zu behalten. Es ist schon merkwürdig mit der Therapie. Je effektiver man ist, desto weniger Geld verdient man. Weil eure Klienten bekommen, was sie wollten, gehen sie weg und bezahlen euch nicht länger. Frau, ich habe eine Patientin, die es nicht aushält, angefasst zu werden, wegen einer Vergewaltigung. Wie soll ich sie ankern? Du kannst in jedem System ankern, aber ich empfehle dir, dass du sie auf jeden Fall berührst. Denn das Ganze ist eine Aussage über ihre Einschränkung. Du kannst damit anfangen, in ihr eine wirklich angenehme Erfahrung zurückzurufen, die dann zu ankern. Dann weite deine Anker aus. Jedes Mal etwas mehr, so lange, bis sie es genießen kann, angefasst zu werden. Andernfalls wird sie für den Rest ihres Lebens so reagieren. Wenn du ihre Einschränkung respektierst, denke ich, erweist du ihr einen sehr schlechten Dienst. Denn sie gehört zu den Klientinnen, die dann ein wichtiges Therapieziel erreicht haben, wenn sie fähig sind, berührt zu werden, ohne sich an die Vergewaltigung zu erinnern. Natürlich ist es wichtig, in welcher Reihenfolge du vorgehst. Du fängst mit einem positiven Rahmen an. Zum Beispiel kannst du mit ihr, bevor du die Therapie beginnst, über ihren Urlaub oder etwas anderes Erfreuliches sprechen. Und wenn du dann die Reaktion bekommst, ankere sie. Oder du kannst überprüfen und sicherstellen, dass sie zumindest einmal in ihrem Leben ein schönes sexuelles Erlebnis hatte und dieses dann ankert. Mann, ist es notwendig, so offensichtlich zu ankern, wie du es hier demonstriert hast? Wenn wir hier ankern, machen wir es sehr offensichtlich und mit übertriebenen Bewegungen. Denn wir wollen, dass ihr den Prozess beobachtet und die Veränderungen mitbekommt, die dabei stattfinden. Wir hätten Linda auch hier hochholen und auditiv ankern können, über die Tonalität der Stimme. Und ihr hättet keine Ahnung gehabt, was wir gemacht hätten. Je verdeckter ihr vorgeht, desto besser seid ihr dran in eurer privaten Praxis. Ihr könnt sehr verdeckt sein in der Art, wie ihr berührt. Ihr könnt die Tonalität der Stimme benutzen. Ihr könnt Worte benutzen wie Eltern, Kind, Erwachsenen-Ich oder Haltungen, Gesten oder Mimik. Ihr könnt nicht nicht ankern, nur die meisten Leute ankern unsystematisch. Anker gibt es überall. Wart ihr jemals in einem Klassenraum, in dem es eine Wandtafel gab? Und jemand ging an die Tafel und machte so. Wie ein Pantomime zog er seine Fingernägel kräftig an der Wandtafel herunter. Die meisten zuckten zusammen oder stöhnten. Was macht ihr denn? Ihr seid verrückt. Hier gibt es keine Wandtafel. Was haltet ihr von diesem Anker? Das erste Mal fiel uns das Ankern auf, als wir andere beim Therapiemachen beobachteten. Der Klient kommt und sagt, wissen Sie, ich bin schon seit 7 Jahren ganz unten im Keller. Und der Therapeut beugt sich vor, legt dem Klienten die Hand auf die Schulter und sagt, ich werde meine ganze Kraft und mein ganzes Können in diese Stunde einsetzen, um Sie da rauszuholen. Und dann arbeitet er tatsächlich sehr gut mit dem Klienten, so dass der sich verändert und sich wirklich gut fühlt. Woraufhin der Therapeut sagt, das freut mich riesig, und sich dabei vorbeugt und dem Klienten die Hand auf die Schulter legt. Rums! Dieser Anker schafft wieder vollen Zugang zu der Depression. Ich habe eine Therapeutin gesehen, die in einer einzigen Sitzung 9-mal eine Phobie weggenommen und zurückgegeben hat, ohne auch nur die leiseste Ahnung zu haben, was sie machte. Am Schluss der Sitzung sagte sie, nun, wir werden nächstes Mal weiter daran arbeiten müssen. Tut euch selbst einen Gefallen. Versteckt euch einmal so, dass ihr eure Klienten beim Übergang von der Straße in eure Räume beobachten könnt. Was da passiert, ist ein Wunder. Sie kommen die Straße entlang, lächeln und fühlen sich gut. In dem Moment, in dem sie das Gebäude betreten, fangen sie an, Zugang zu all dem Müll zu bekommen, über den sie sprechen werden. Denn das Gebäude ist ein Anker. Ihr könnt nicht nicht ankern. Die Frage ist nur, ob ihr es so macht, dass es nützlich ist oder nicht. Wir kennen einen alten Therapeuten in Transsilvanien, der das Problem dadurch gelöst hat, dass er 2 Therapieräume hat. Er hat einen Raum, in den geht ihr rein und erzählt ihm all eure Schwierigkeiten. Er sagt überhaupt nichts dazu, sondern steht irgendwann auf, fährt euch in den anderen Raum und macht dort die Veränderungsarbeit. Und sehr bald führt er euch nur noch in den anderen Raum und ihr verändert euch. Ihr braucht nicht durch eure persönliche Geschichte zu gehen, in der der ganze Schmerz und das ganze Leid steckt. Wenn Paare eine Zeit lang zusammen sind, läuft es meist darauf hinaus, dass sie sich nicht mehr oft berühren. Wisst ihr, wie sie das machen? Ich werde es zeigen. Komm mal hoch, Cha. Dies ist ein guter Weg, um die, die euch nahestehen, zu vergraulen. Du bist in einer richtig schlechten Stimmung, total deprimiert. Doch ich bin dein dich liebender Ehemann. Also komme ich zu dir etwa so. Na, es wird schon wieder gut werden. Und lege dir meinen Arm um die Schulter. Dann brauche ich nur noch zu warten, bis es dir wieder gut geht. Und du bist so richtig glücklich. Und komme zu dir und sage, du möchtest ausgehen? Und wieder meinen Arm um dich lege. Rums! Anstatt, dass sie sich gegenseitig berühren, wenn sie glücklich sind und dabei 1000 wunderbare Anker zeugen, ankern sich Paare gewöhnlich in unerfreuliche Zustände hinein. Alle von euch, die schon mit Paaren oder Familien gearbeitet haben, kennen das. Ihr sitzt da und alles läuft wunderbar und plötzlich explodiert einer von ihnen. Wenn ihr nicht zufällig das leise Geräusch oder den leisen Ton oder die Bewegung eines anderen bzw. des Partners bemerkt habt oder dass er sich abgewandt hat, ist es total unverständlich. Was ist passiert? Keiner weiß es. Die Anker, auf die Menschen mit ihren fehlangepassten Verhaltensweisen reagieren, liegen in der Regel außerhalb ihres Bewusstseins. Es gibt eine großartige Übung, die ihr machen könnt. Trefft euch mit einer Familie oder mit einem Paar, wartet, bis eine von diesen Explosionen passiert und macht euch klar, was eurer Meinung nach diese Explosion ausgelöst haben könnte. Das übernehmt dann in euer Verhalten und probiert aus, ob ihr den Betreffenden dazu bringen könnt, noch einmal zu explodieren. Wenn ja, wisst ihr, dass ihr exakt den Schlüsselpunkt ihrer Interaktion identifiziert habt. Angenommen, das ist eine hochgezogene Augenbraue. Dann braucht ihr nur noch eine erfreuliche Reaktion kinästhetisch zu ankern. Dann diesen Anker abzufeuern und im gleichen Moment eure Augenbraue hochzuziehen. In der Zukunft wird es nicht mehr diese Wirkung haben, wenn jemand die Augenbraue hochzieht. Ihr könnt das Ankern auch im Kontext einer Organisation oder eines Unternehmens anwenden. Sie sind genau wie Familien, grundsätzlich. Wenn ihr vorher wisst, dass sich eine Gruppe von Menschen trifft, die schon seit Jahren zusammenkommen, so wird es in der Art ihrer Auseinandersetzung bestimmte Muster geben. Dann könnt ihr Folgendes tun, euch mit jedem Einzelnen vorher treffen und einen verdeckten nonverbalen Anker einrichten, um die auffälligsten und störendsten Seiten ihrer nonverbalen Kommunikation zu verändern. Manche Leute haben einen Klang in ihrer Stimme, der, wenn man ihnen zuhört, automatisch dazu führt, dass man sich schlecht fühlt und widersprechen möchte, ganz egal, was sie sagen. Niemand könnte in der gleichen Weise weitersprechen, wenn er eine auditive Feedbackschleife hätte. Wenn sie sich selbst hören könnten, würden sie anders sprechen. Ich nehme an, es ist ein Schutzmechanismus. Ochsenfrösche machen das. Ein Ochsenfrosch macht so einen Riesenkrach, dass er taub werden würde, wenn er sich selbst hören könnte. Denn sein Ohr ist so dicht an der Quelle dieses Lärms. Die Nervenimpulse für den Lärm und die Nervenimpulse von den Muskeln, die den Lärm erzeugen, erreichen das Gehirn um 180 Grad phasenverschoben und heben einander auf. Dadurch hört sich der Ochsenfrosch niemals selbst. Anscheinend machen es viele Leute, die ich getroffen habe, genauso. Auch in Vorstandssitzungen passiert oft Folgendes. Jemand wird bei einem Punkt, den er gerne verstanden wissen möchte, so aufgeregt, dass er anfängt, wirklich zu pushen und zu gestikulieren. Plötzlich sieht einer der Gegenübersitzenden den ausgestreckten Zeigefinger und den intensiven Blick, und das löst eine geankerte Reaktion in ihm aus. Und ab geht die Post. Seine Reaktion bezieht sich teilweise auf diesen bestimmten Menschen, an diesem bestimmten Ort, zu diesem bestimmten Zeitpunkt und reichlich auf andere Zeiten und Orte. Geankert durch das aufgeregte Gesicht und den Zeigefinger. Die Menschen operieren meistens aus einem, wie wir es nennen, gemischten Zustand heraus. Wenn ich euch bitte, euch hier umzusehen und jemanden zu finden, der euch an jemand anderen erinnert, so garantiere ich euch, dass eure Reaktion auf ihn eine Mischung ist aus Reaktionen auf denjenigen hier und jetzt und aus alten Reaktionen auf jemand anderen, wer auch immer es ist. Es sei denn, ihr geht sehr, sehr vorsichtig damit um und klärt eure Reaktionen auf diese Person. Ihr seid alle empfänglich für diesen Prozess. In der TA nennt man ihn kontaminierte Reaktion, eine sehr verbreitete Art zu reagieren. Frau, ist es egal, ob man die rechte oder die linke Seite des Körpers berührt, wenn man kinästhetisch ankert? Es gibt feine Unterscheidungen und eine Menge Kunstfertigkeiten. Für die Therapie ist es nicht notwendig, dass du etwas über sie weißt. Wenn du ein Zauberer sein möchtest, ist es eine andere Sache. Wenn du fiktive Scheckkarten herzaubern möchtest oder solche Sachen, dann gibt es ganz bestimmte nützliche Unterscheidungen. Aber in der Therapie sind kinästhetische Anker angemessen und jede Seite des Körpers ist genauso gut wie die andere. Manchmal ist es hilfreich, tonal zu ankern. Virginia Satir ankert tonal. Sie hat eine bestimmte Klangfarbe in ihrer Stimme, die sie immer dann benutzt, wenn sie die eigentliche Veränderungsarbeit macht. Sie spricht 6 Stunden lang in einem normalen Tonfall und dann plötzlich verändert sie ihn. Wenn sie diese Klangfarbe benutzt, wumm, genau das ist es. Die Leute verändern sich. Erikson hatte einen bestimmten Tonfall, den er benutzte, wenn er wollte, dass die Leute in Trance gehen. Viele Leute haben in der Trance die Augen geschlossen. Was machte Erikson in dieser Situation, um zu ankern? Weil er im Rollstuhl saß, konnte er nämlich nicht überall ankommen, um kinästhetisch zu ankern. Schließt für einen Moment die Augen. Ich werde weitersprechen. Und während ich das tue, werde ich meinen Kopf vor- und zurück bewegen. Ich möchte, dass ihr einmal darauf achtet, ob ihr die räumliche Veränderung meiner Stimme wahrnehmen könnt, sogar auf diese Entfernung. Wenn ihr es könnt, gut. Wenn nicht, bekommt ihr es unbewusst mit, das garantiere ich euch. Denn dieses ist eine der hauptsächlichen Ankersysteme, die Erikson bei Leuten benutzte, die in Trance sind und die Augen geschlossen haben. Es funktioniert in allen Systemen. Die Entscheidung, in welchem System ihr ankert, bestimmt die Art der Reaktion, die ihr erhaltet. Wenn ihr das Bewusstsein der anderen Person mit einbeziehen wollt, dann ankert in allen Systemen. Wollt ihr verdeckt vorgehen oder ein resistentes Bewusstsein umgehen, dann ankert in irgendeinem der Systeme, die nicht im Bewusstsein repräsentiert sind. Wenn ihr über die Prädikate und die Augenbewegungsmuster die Information erhaltet, dass die Person primär kinästhetisch ist, dann ankert nicht in dem System, es sei denn, ihr wollt, dass die bewussten Ressourcen einbezogen sind. Wenn ihr diese gleiche Person tonal ankert, so wird sie es nicht bewusst repräsentieren. Übung zum Ankern. Wir möchten, dass ihr mit kinästhetischen Ankern anfangt. Sie scheinen am nützlichsten und auch am leichtesten erlernbar zu sein. Von ihnen ausgehend werdet ihr einen organischen Prozess generalisieren. Ihr könnt in jedem System ankern. Findet euch wieder zu Paaren zusammen und nennt euch A und B. Im zweiten Durchgang tauscht ihr die Position. A, du hast folgende Aufgabe. Setze dich B gegenüber und lege leicht deine rechte Hand auf das linke Knie von B. Dann stellt eine zugangsschaffende Frage. Erinnerst du dich an das letzte Mal, an dem du ein richtig schönes sexuelles Erlebnis hattest? Dann wartet auf eine angemessene Reaktion. Ihr müsst in der Lage sein, die Reaktion wahrzunehmen, bevor ihr sie ankern könnt. Wenn ihr die ersten Veränderungen seht, fangt ihr an, mit eurer Hand Druck auszuüben. Ihr beobachtet die Veränderungen der Parameter Muskeltonus, Hautfärbung, Atmung, Lippengröße etc. Lasst diese Veränderung selbst, während ihr sie wahrnehmt, den Druck eurer Hand steuern. Wenn sie sich nicht weiter verstärken, nehmt einfach eure Hand hoch. Dann habt ihr einen perfekt abgestimmten Anker. Ankert nicht zum ersten Mal, bevor ihr nicht einen Unterschied in der Reaktion eures Partners gesehen habt. Eure Fähigkeit, einen Unterschied zu sehen, hängt davon ab, wie wirkungsvoll ihr das verstärkt, was ihr bekommt. Wenn ihr so ankommt, spricht langsam mit gedämpfter Stimme, bist du schon einmal so richtig erregt gewesen? Oder so, spricht schnell in hoher Stimmlage, bist du schon einmal richtig traurig gewesen? Dann wird es nicht so gut funktionieren, als wenn ihr kongruent erregt sagt. Sag mal, warst du schon mal so richtig erregt? Je ausdrucksloser ihr eure zugangsschaffende Frage stellt, desto ausdrucksvoller werden sie reagieren. Dann legt ihr eure linke Hand auf B's rechtes Knie und fragt ihn, was in deinem Erleben ist das genaue Gegenteil davon? Sie werden Zugang zum Gegenteil bekommen, was auch immer es für sie ist. Wenn die Veränderungen stattfinden, verstärkt wieder den Druck, bis sie ihr Plateau erreicht haben. Und dann nehmt eure Hand wieder weg. Jetzt habt ihr zwei Anker. Wir möchten, dass ihr zuerst den einen benutzt und auf die Veränderungen achtet. Dann legt eine Pause ein und danach benutzt den anderen und achtet wieder auf die Veränderungen. Es wird noch besser gehen, wenn ihr das Bewusstsein eures Partners mit irgendetwas Neutralem ablenkt, wie zum Beispiel, kannst du dich daran erinnern, die Lampen gesehen zu haben, als wir in dieses Gebäude kamen? Während ihr so eine Frage stellt, benutzt ihr den Anker. Beobachtet, ob ihr tatsächlich die gleichen Reaktionen bekommt, wenn ihr eure Anker benutzt. Wenn ihr zu eurer Befriedigung festgestellt habt, dass ihr zwei Anker habt, die funktionieren, und ihr in der Lage seid, den Unterschied zwischen ihnen zu erkennen, dann möchten wir, dass ihr beide Anker zur gleichen Zeit haltet, etwa 30 bis 60 Sekunden lang, um ein erstaunliches Ergebnis zu beobachten, genannt Integration. Beobachtet dabei das Gesicht eures Partners. Zuerst werdet ihr in der einen Hälfte des Gesichts die eine Reaktion sehen und in der anderen Hälfte die andere. Und dann werden sie sich integrieren. Anker sind keine Lichtschalter. Ihr müsst sie so lange halten, bis ihr die volle Reaktion seht. Wenn die Integration erst einmal anfängt, braucht ihr sie nicht länger zu halten. Der Zweck dieser Übung ist nicht, dass ihr mit eurem Partner Therapie macht. Sie ist nur dafür da, dass ihr durch euren eigenen Sinnesapparat eine Bestätigung dafür bekommt, dass Anker überhaupt existieren und dass ihr fähig seid zu ankern. Ihr lernt nichts anderes als zu ankern. Wie man es benutzen kann, um Therapie zu machen, werden wir euch heute Nachmittag zeigen. Fangt an! Es gibt eine Frage, die während der Übung häufig aufgetaucht ist. Bill sagte, also ich stelle mir eine Zeit mit meiner Frau zusammen vor, die sehr schön und sinnlich war, bei dem einen Knie. Und beim anderen dachte ich an solche Momente, in denen sie nicht bereit schien, mit mir zusammen zu sein. Oder in denen es uns die Anforderungen des Haushalts und so weiter nicht erlaubten, zusammen zu sitzen und wo ich dann wütend wurde. Bills Partner konnte die beiden Reaktionen ausgeprägt und voneinander abgegrenzt hervorrufen. Er konnte dann wieder auf sie zurückkommen und sie erneut hervorrufen. Das Ankern hat also gut geklappt. Dann ließ er die beiden Anker kollabieren und die Integration fand statt. Nun ist Ihre Frage, was wird jetzt passieren, wenn er seine Frau sieht? Die Antwort auf diese Frage ist, zumindest so wie wir unsere Arbeit verstehen, sehr wichtig. Was wird jetzt passieren, wenn er seine Frau sieht? Er wird die Wahl haben zwischen den rein sinnlichen, erfreulichen Gefühlen der Vergangenheit und den ärgerlichen Gefühlen der Vergangenheit und das ist jetzt sehr wichtig, irgendeiner Kombination dieser beiden. Das waren zwei antagonistische, dissoziierte Gefühlszustände in der Vergangenheit. Wenn man jeden von ihnen ankert, ankert man auch die antagonistische Physiologie, die Spannungsmuster der Muskeln, die Atmung etc. Stimuliert man dann beide zur gleichen Zeit, dann unterbrechen sich die antagonistischen physiologischen Muster gegenseitig, was man im Gesicht des betreffenden Menschen sehen kann, in seiner Atmung und so weiter. Durch diesen Prozess werden sie integriert, sodass dieser Mensch jetzt irgendeine Kombination dieser vorher dissoziierten Gefühle haben kann und in dem betreffenden Kontext angemessen reagieren kann. Diesem Vorgehen liegt die Voraussetzung zugrunde, dass bei einer Reihe von Wahlmöglichkeiten ein Mensch immer die beste Wahl trifft, die ihm in seinem Kontext verfügbar ist. Ich denke, es ist für jeden völlig angemessen, die Fähigkeit zu haben, sowohl ganz sinnlich mit jemandem zusammen zu sein, als auch wütend auf ihn zu sein und sämtliche Mischformen aus diesen beiden Gefühlen empfinden zu können. Wenn wir auf diese Weise integrieren, also das Ankern als integrative Technik anwenden, um die Dissoziation aufzuheben, stellen wir dadurch sicher, dass ihr in dem betreffenden Bereich ein großes Repertoire an Reaktionsmöglichkeiten habt. Eine der Lügen, die wir euch schon erzählt haben, war die, dass wir euch sagten, die Übung zum Ankern sei keine Therapie. Ihr sollt einfach nur das eine so und das andere so ankern. Und dann sollt ihr die beiden Anker kollabieren lassen und sie integrieren. Denkt einmal darüber nach. Was ihr mit dem Knieankern und der Integration gemacht habt, ist formal identisch mit einer Technik der Gestalttherapie, nämlich der Arbeit mit zwei Stühlen. Die Gestaltleute benutzen Stühle als Anker. Und wenn ihr von einem auf den anderen Stuhl wechselt, verändert sich tatsächlich euer Gefühl. Könntet ihr euch von außen sehen, so wie der Therapeut, so würdet ihr an der Person, die hin und her wechselt, tatsächlich Veränderungen im Gesicht, in der Haltung und in der Hautfarbe beobachten können. Diese beiden Stühle sind nämlich Anker. Das Problem ist nur, dass es schwer ist, zu einer Integration zu kommen. Wie soll man die Stühle zusammenkriegen? Also muss man die Leute veranlassen, sehr schnell hin und her zu wechseln. Jetzt möchten wir, dass ihr euch noch einmal zu Paaren zusammenfindet, um das Muster Veränderung der persönlichen Geschichte auszuprobieren, das wir heute Morgen mit Linda gemacht haben. Ich fasse es noch einmal kurz zusammen. Zuerst die Frage: Welche Reaktion hat euer Partner heute, die er oder sie ändern möchte? Ankert sie. Damit habt ihr fortlaufend Zugang zu ihr und haltet so die Situation stabil. Dann, wie möchtest du dich gerne verhalten oder welche Ressource würdest du brauchen, um dich in einer Weise zu verhalten, die besser übereinstimmt mit deinen gegenwärtigen Ressourcen? Als ihr damals diese Erfahrung machtet, hattet ihr nicht alle die Ressourcen, die ihr heute habt. Welche Ressource möchtest du mit zurücknehmen, um deine persönliche Geschichte zu verändern? Wann hattest du eine Erfahrung mit dieser Ressource? Ankert die Reaktion. Dann bringt die beiden zusammen. Während euer Partner zurückgeht und die Vergangenheit mit der neuen Ressource noch einmal durchlebt, sie dabei verändert und sich eine neue alte Geschichte aufbaut, haltet beide Anker so lange, bis er zufrieden ist. Jetzt kommt es auf eure sinnliche Erfahrung an. Achtet auf Kongruenz. Fandest du es gut, so wie es jetzt ausgegangen ist? Wenn nicht, macht es noch einmal. Welche andere Ressource brauchst du? Manchmal muss man den Leuten mehrere Ressourcen mitgeben. Und manchmal denken sie, alles, was sie brauchen, sei eine ganz bestimmte Ressource. Die nehmen sie und gehen damit zurück und dort stellt sich heraus, es war ein Blindgänger. Das Bewusstsein der Leute hat ein begrenztes Verständnis dafür, was dort unten in der Vergangenheit gebraucht wird. Die einzige Möglichkeit, wie ihr es herausfinden könnt, besteht darin, sie zurückgehen zu lassen, damit sie Teile ihrer persönlichen Geschichte wiedererleben können. Wenn sie eine neue Ressource haben, die dort in der Vergangenheit funktioniert und mit der sie zufrieden sind, dann müsst ihr noch überbrücken. Welche Erfahrungen in dem gegenwärtigen Leben ähneln dieser alten so sehr, dass sie die unerwünschte Reaktion auslösen? Was ist das Erste, das du siehst, hörst oder fühlst, aufgrund dessen du so eine Situation identifizierst? Okay, fangt damit an. Es gibt sehr, sehr viele nützliche Wege, den ganzen Prozess, den man Psychotherapie nennt, zu organisieren. Einer von ihnen, der ziemlich einfach ist und deshalb auch elegant, besteht darin, jede psychologische Begrenzung wie eine Phobie zu behandeln. Eine Phobie kann man sich als das Paradigma einer psychologischen Begrenzung vorstellen. Phobiker haben eine Entscheidung gefällt, unbewusst, unter Stress, irgendwann früher in ihrem Leben angesichts von überwältigenden Stimuli. Sie haben etwas geschafft, was Menschen sonst oft sehr schwer fällt. Sie lernten erfolgreich in nur einem Versuch, One Trial Learning, jedes Mal, wenn sie in ihrem späteren Leben dieser Stimuluskonstellation wieder begegnen, reagieren sie in exakt der gleichen Weise. Das ist eine bemerkenswerte Leistung. Ihr verändert euch in den Jahren und trotz externalen Kontextänderungen seid ihr immer noch in der Lage, diesen Reizreaktionsbogen aufrechtzuerhalten. Was die Phobie so interessant macht, ist die Tatsache, dass die Reaktionen so konsistent bleiben. Wenn jemand sagt, ich kann nicht selbstsicher sein, wenn ich in der Nähe meines Chefs bin, so sagt er damit im Wesentlichen, irgendwo in meiner persönlichen Geschichte habe ich die Erfahrung gemacht, selbstsicher zu sein. Oder auch eine Reihe von solchen Erfahrungen. An diese Ressource komme ich nicht heran, wenn ich in dem Kontext bin, der durch die Nähe meines Chefs gegeben ist. Reagieren Menschen phobisch auf eine Schlange? So ist die Situation ganz ähnlich. Ich weiß, dass Sie zu anderen Zeitpunkten in Ihrer persönlichen Geschichte die Erfahrung gemacht haben, sehr mutig und besonnen mit Situationen umzugehen. Jedoch in dem Kontext, der durch die Anwesenheit einer Schlange gegeben ist, kommen Sie nicht an die Ressource heran. Bis zum heutigen Zeitpunkt haben die Leute in der Psychologie, der Psychiatrie und der Beratungsarbeit versucht, die Information in der Therapie so zu organisieren, dass sie den Dingen direkt auf den Grund gehen können. Freud stellt die Regel auf, man muss in die Geschichte gehen. Also haben wir uns entschieden, dass man nur dann mit etwas arbeiten kann, wenn man versteht, wie es sich in der Lebensgeschichte entwickelt hat. Ich denke jedoch, dass man das nur ein- oder zweimal braucht. Vorausgesetzt, ihr versteht, historisch gesehen, wieso Menschen in der Lage sind, sich Phobien zu erzeugen. Dann braucht ihr nicht bei jeder einzelnen Phobie ein historisches Verständnis, solange ihr wisst, dass da ähnliche Prozesse am Werk sind. Der Weg, auf dem Menschen zu Phobien kommen, ist faszinierend. Wenn ihr erstmal etwas von ihrer Struktur versteht, könnt ihr anfangen, sie zu verändern, denn alle Phobien funktionieren in der gleichen Weise. Die Menschen haben Strategien, um phobische Reaktionen hervorzubringen. Wer von euch hat eine Phobie? V. Ich habe eine. Davor mit dem Auto eine Brücke zu überqueren und mit ihm ins Wasser zu stürzen. Habt ihr sie beobachtet? Denn alles, was ihr braucht, um sie zu ändern, war schon da. Möchtest du sie loswerden? Schränkt sie dein Verhalten ein? Frau, liebend gern würde ich sie loswerden. Bist du sicher? Frau, natürlich, klar bin ich sicher. Ich war nur eben nicht sicher, ob ich es mitteilen wollte. Aber jetzt habe ich es ja schon getan. Aber du brauchst nichts mitzuteilen, es hätte dein Geheimnis bleiben können. Wir brauchen den Inhalt nicht. Letztlich ziehen wir sogar vor, den Inhalt nicht zu kennen. Gibt es hier jemand anderen mit einer Phobie, der nicht bereit ist, über sie zu sprechen? Jedes Mal, wenn wir jemanden bitten, sich für eine Demonstration zur Verfügung zu stellen, möchten wir, dass er den Inhalt für sich behält. Niemand weiß, an was Linda heute Morgen gedacht hat. So machen wir unsere Demonstrationen, also fühlt euch frei, euch zu melden. Eine Möglichkeit, eure Integrität als Mensch zu respektieren, besteht für uns darin, hier in einer Demonstration vor der Gruppe, genau wie in unserer privaten Praxis, dass ihr den Inhalt für euch behaltet. Wir brauchen ihn nicht. Wir arbeiten sowieso auf der Prozessebene. Der Inhalt ist irrelevant und darüber hinaus häufig deprimierend. Wir wollen ihn gar nicht hören. Und wenn ihr den Leuten den Inhalt eures Problems erzählt, dann seht ihr aus wie ein Dummkopf und guckt auch so. Gott sei Dank, dass wir dich unterbrochen haben, bevor du ihnen den Inhalt erzählt hast. Stimmt's? Okay. Wie heißt du? Frau, Tammy. Tammy, sehr gut. Er verrenkt seinen Körper und verändert einige Male seinen Gesichtsausdruck, der jeweils sehr intensiv ist. Jedes verrückte, nonverbale, analoge Verhalten ist geeignet. Vor allem, wenn ihr Klienten bekommt, die vorher schon in Therapie waren. Ihr müsst irgendetwas tun, um sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Irgendetwas, was ihre Muster unterbricht. Sonst kommen sie zu euch und erzählen euch das gleiche Ding, das sie jedem anderen erzählen. Sie kommen in den Therapieraum und erzählen euch eine vorher aufgezeichnete Botschaft. Einmal hörten wir mit einem Therapeuten zusammen die Tonbandaufnahme einer Klientin an. Sie erzählte dann in der ganzen ersten Sitzung mit uns exakt die gleichen Sachen, die gleichen Worte, in der gleichen Reihenfolge. Wir waren fasziniert, als wir merkten, wie viel sie reproduzieren konnte. Es war beinahe identisch, bis wir den Prozess unterbrachen.